Pierre kehrte zurück mit seinem langsamen Schritt, den Stock unterm Arm, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Als er in die Stadt zurückgekehrt war, fragte er sich zum zweiten Mal, was soll ich tun? Er war unzufrieden, dass er seinen Gang hatte abkürzen müssen, dass er vom Meere vertrieben war durch seinen Bruder. Er hatte eine Eingebung. Ich will einen Likör beim alten Marowsko trinken. Und er ging in das Viertel Angouville. Er kannte den alten Marowsko von den Lazaretten von Paris her. Es war das, ein alter Pole, ein politischer Flüchtling, so erzählte man. Er hatte Furchtbares hinter sich und war nach Frankreich gekommen, um hier, nach Ablegung neuer Examen, sein Gewerbe als Apotheker wieder aufzunehmen. Man wusste nichts von seiner Vergangenheit. Gerüchte schwirrten unter den Assistenzärzten, den Volontären und etwas später auch in der Nachbarschaft. Das war der Ruf eines gefährlichen Verschwörers, eines Nihilisten, eines Königsmörders, eines Patrioten auf Leben und Tod, der dem Untergang nur durch ein Wunder entgangen. Das war der Ruf, der die Fantasie und den Abenteuerdurst des jungen Pierre Roland bezaubert hatte. So wacht er, sein Freund, übrigens ohne je etwas von ihm über seine frühere Existenz erfahren zu können. Aber es geschah dem jungen Arzt zuliebe, dass der alte Pole sich in Le Havre niederließ, voll von Hoffnungen auf Kunden und Klienten, die der junge Arzt ihm zuführen sollte. Noch wartete er darauf, und inzwischen lebte er schlecht und recht in seiner bescheidenen Apotheke, verkaufte Medizin an Kleinbürger und Arbeiter des Viertels. Pierre kam oft nach Tisch zu ihm und plauderte eine Stunde mit ihm, denn er liebte das ruhige Gesicht, die wortkarge Sprache Marowskos, dessen lange Pausen er als tiefsinnig empfand. Eine einzige Gasflamme brannte über der Theke, die mit Flaschen und Fiolen beladen war. Die Lüster in der Auslage waren der Sparsamkeit wegen nicht angesteckt. Hinter dem Ladentisch, ausgestreckt auf einem Stuhl und die Beine ihrer ganzen Länge nach übereinander gelegt, saß ein alter, kahlköpfiger Mann mit mächtiger Vogelnase, die als Fortsetzung seiner haarlosen Stirn ihm die Traurigkeit eines Papageis gab. So schlief der Alte, tief das Kinn an die Brust gedrückt. Beim Klingeln der Schelle erwachte er, erhob sich, erkannte den Arzt, kam auf ihn zu, bot ihm beide Hände. Sein schwarzer Rock, gesprenkelt mit Säureflecken und Sirupspuren, schlotterte weit um seinen mageren kleinen Körper, sein Gewand sah aus wie eine alte Soutane. Der Mann sprach mit stark polnischem Akzent. Dies gab seiner hohen Stimme etwas Kindliches. Es war wie das Stammeln eines jungen Wesens, das eben beginnt, sprechen zu lernen. »Was gibt es Neues?« fragte Marowsko den Arzt, der sich zu ihm gesetzt hatte. »Nichts, ewig das Alte einerlei. Sehr lustig sind Sie heute eben nicht. Ich bin's oft nicht. Aber. Man muss Sorgen vertreiben. Ein Gläschen Schnaps? Ich bitte darum. Dann will ich Ihnen eine neue Mischung bringen. 2 ganze Monate plage ich mich, irgendein Aroma aus der Stachelbeere herauszuziehen, aus der man bis jetzt nur Sirup fabriziert hat. Und nun, ich habe etwas gefunden, einen herrlichen Schnaps, einen wunderherrlichen Schnaps. Ganz beglückt trat er an einen Schrank, öffnete ihn, holte eine Fiole hervor und brachte sie. Wie er sich rührte, wie er alles anfasste. Es waren immer nur kurze, ruckweise Bewegungen, nie durchgeführt, nie war sein Arm ganz ausgestreckt, nie die Beine ganz im Schritt geweitet, nie ein Handgriff zu Ende gebracht. Seine Gedanken schienen seinen Gästen ähnlich. Er konnte sie andeuten, vorzeichnen, einprägen bis zur Suggestion, aber nie drückte er sie ganz aus. Was ihn am meisten beschäftigte, war übrigens die Erzeugung von Likören und Fruchtsäften. »Damit kann einer noch sein Glück machen«, sagte er. Hunderte von Rezepten hatte er erfunden, durchgesetzt keines. Pierre sagte oft, Marowsko erinnere ihn an Marat. Aus einem Nebenraume holte er 2 kleine Gläser und setzte sie auf den Experimentiertisch. Jetzt prüften die 2 die Farbe des Getränkes, indem sie es gegen die Gasflamme erhoben. »Ein reizender Rubin«, erklärte Pierre. »Na also«, sagte der Alte, und sein Papageienkopf schien zu strahlen. Der Arzt rollte den Tropfen auf der Zunge, überlegte, begann von Neuem. »Fein, außerordentlich, ein Aroma unerhört. Ein Treffer, mein Lieber. Ich danke Ihnen. Jetzt kann ich wirklich zufrieden sein.« Nun bat Marowsky um Rat. Wie sollte er den Likör taufen? Er wollte ihn Stachelbeergeist nennen oder reine Stachelbeere oder Stachelia oder noch besser Stachelin. Aber Pierre gefiel von diesen Namen keiner. Der Alte hatte einen Einfall. »Das, was Sie eben sagten, das war das wahre Wort. Reizender Rubin.« Dennoch bestätigte der Arzt nicht, dass dieser Name fein und gut sei, unerachtet er selbst ihn erfunden, und riet ihm den Schnaps einfach, Stachelbärchen zu nennen, was der Alte bewunderungswürdig fand. Dann schwiegen sie einige Zeit, saßen da unter der einzigen Gasflamme. Endlich sagte Pierre fast gegen seinen Willen, »Denken Sie, lieber, uns ist eine eigenartige Sache passiert heute, diesen Abend. Ein Freund meines Vaters stirbt, hinterlässt sein Vermögen meinem Bruder.« Der Apotheker schien vorerst nicht zu verstehen. Dann aber, nach reiflichem Nachdenken, sagte er, er hoffe, der Arzt hätte doch auch zu gleichen Teilen geerbt. Als aber alles klar dargestellt war, schien er überrascht, verstimmt. Er wollte ausdrücken, wie sehr es ihn ärgere, seinen Freund benachteiligt zu sehen, und er wiederholte immer wieder, »Das wird keinen guten Eindruck machen.« Pierre war wieder bedrückt wie vorhin. Nun wollte er wissen, was diese Redensart bedeute. Weshalb sollte das keinen guten Eindruck machen? Was für ein schlechter Eindruck könne dadurch entstehen, dass der eine Bruder das Vermögen eines Freundes der Familie erbe? Aber der Alte war klug genug, sich nicht näher zu äußern. Im Allgemeinen hinterlässt man zwei Brüdern zu gleichen Teilen. Ich sage es noch einmal, es wird keinen guten Eindruck machen. Der Arzt ging, ungeduldig wie er war, nach Hause und legte sich zu Bett. Noch hörte er, wie Jean im Nachbarzimmer leise auf und nieder ging. Dann trank er zwei Gläser Wasser und schlief ein. Der Arzt erwachte am nächsten Morgen mit dem festen Entschluss, sein Glück zu machen. Schon oft hatte er diesen Entschluss gefasst, niemals hatte er ihn in die Wirklichkeit übertragen. Am Beginn aller seiner Versuche, vorwärts zu kommen, stand die Hoffnung, reich zu werden, schnell reich zu werden. Diese Hoffnung hielt seine Energie aufrecht, aber nicht weiter als bis zum ersten Fehlschlag, bis zum ersten Hindernis, denn dies trieb ihn sofort in eine andere Bahn. Eingeschmiegt in die warmen Decken seines Bettes, so lag er jetzt in Gedanken. Wie viele Ärzte waren im Handumdrehen Millionäre geworden? Es war ja genug, nur eine Ahnung vom Lauf der Welt zu haben, denn im Werdegang seiner Studien hatte er die Größen der Wissenschaft aus der Nähe gesehen und hatte gefunden, dass sie Trottel waren. Was sie konnten, er konnte es auch, und mehr. Wenn es ihm nur gelang, irgendwie die reichen und eleganten Patienten der Stadt heranzuziehen, da konnte er ohne Mühe 100.000 Francs im Jahre verdienen. Nun errechnete er, so genau er es nur konnte, den sicheren Gewinn. Morgens früh fort und zu seinen Kranken. Er rechnete nur den Durchschnitt, wenig genug. 10 Fälle jeden Tag und jeden zu 20 Francs, das sind 75.000 Francs. Denn über die Zahl von 10 Kranken kam er entschieden hinaus. Nach Tisch in der Besuchsstunde nochmals 10 Patienten zu 10 Francs, also 36.000 Francs. Also in Summa 120.000 Francs. Alte Patienten, gute Freunde behandelt zu den halben Sätzen. Das würde die Einnahmen etwas schmälern, aber dann kamen noch die Konsultationen mit anderen Ärzten und alles was so rund an einer Praxis hängt und sie fett macht. Dazu gehörte nichts als ein wenig kluge Reklame, zum Beispiel eine Notiz im Figaro. Die Fakultät in Paris verfolge ihn mit Aufmerksamkeit und Interesse und man spreche in Paris mit Bewunderung von den neuen, überraschenden Kuren, die der junge, bescheidene Arzt in Le Havre unternehme. Dann war er reicher als sein Bruder, reicher und berühmt und stolz auf sich selbst, da er nur sich selbst all dies verdankte. Aber seinen alten Eltern gegenüber würde er sich großherzig zeigen. Dann waren sie auch so stolz auf ihn, ihren berühmten Sohn. Er wollte nicht heiraten, denn wozu seine Existenz mit einer einzigen anspruchsvollen Dame belasten, wenn er doch unter seinen hübschesten Patientinnen nur die Wahl hatte, eine Geliebte zu finden. So sicher fühlte er sich des kommenden Glückes, dass er aus den Federn sprang, als hätte er es nur am Zipfel zu fassen. In aller Eile kleidete er sich an, um in der Stadt die Wohnung zu suchen, die ihm gefiel. Während er durch die Straßen strich, dachte er, wie oft kleine Ursachen unsere Handlungen bestimmen. Schon vor 3 Wochen hätte er diesen Entschluss fassen können, fassen müssen. Aber jetzt erst war er stürmisch in ihm erwacht, ohne Zweifel nur als Folge der Erbschaft seines Bruders. Er blieb an den Häusern stehen, wo eine Tafel hing, des Inhalts, hier sei eine schöne, eine feine Wohnung zu vermieten. Stand nichts von fein oder schön da? Dann wandte er sich verachtungsvoll ab. Die anderen Wohnungen besichtigte er mit stolzer Miene, maß die Höhe der Decke, zeichnete in sein Notizbuch den Plan der Wohnung, die Verbindungen zwischen den Räumen, die Lage der Ausgänge, ließ wissen, er sei Arzt, habe viele Patienten zu empfangen, die Treppe müsse breit sein und sauber gehalten, auch dürfe die Wohnung nur eine Treppe hoch sein. 7 oder 8 Adressen schrieb er so genau auf, andere 100 oder 200 kritzelte er nur flüchtig ein. Dann kam er heim zum Frühstück, eine Viertelstunde zu spät. Schon im Flur hörte er Teller klirren, man hatte also ohne ihn begonnen. Aber niemals war es so auf die Minute daheim zugegangen, er war verstimmt, unzufrieden. Denn etwas empfindlich war und blieb er. Schon auf der Schwelle sagte ihm der Vater, »Na, vorwärts, Pierre, mach doch rasch, in des drei Teufels Namen. Du weißt, wir müssen um 2 zum Notar, wir haben keine Minute zu vertrödeln.«